Akzent, weil ich ein Kasache bin. Ich bin ein Russe, nein, Deutsche weiß nicht, wer ich bin. Ist mir auch egal, Hauptsache ich bin stolz. Ich beherrsche Russisch und beherrsche Deutsch. Mein Akzent unterscheidet mich von dir. Wenn du ihn beherrschen willst, Boy, musst du viel studieren. Doch du kannst es nicht, du bist hier geboren. Heute lerne ich Arabisch, Griechisch lerne ich bis morgen. Und über Nacht lerne ich die ganzen Sprachen. Morgen lerne ich das Arbeitsamt zu verarschen. Im Rappen King, doch in Deutsch bin ich letzter. Genex Don A, ich bald wird denn besser. Mein Akzent, das bin ich, das ist Genex. Das ist deutsch-russisch, das ist unser Business. Mein Akzent, er gehört zu mir. Deutsche Sprache, schwere Sprache, ich kann nichts dafür. Mein Akzent, das bin ich, das ist Genex. Das ist deutsch-russisch, das ist unser Business. Mein Akzent, er gehört zu mir. Deutsche Sprache, schwere Sprache, ich kann nichts dafür. Viele sagen, hey Sommer, du sprichst mit Akzent. Doch ich bumm und ich komm und gib 100%. Immer frisch, immer jung, hab Akzent, doch nicht dumm. Wenn ich fange an zu retten, deine Boxen machen. Boom. Und ich brauch keinen Sprachlehrer, ich bin stolz auf Sprachfehler. Du willst eine Ansage, komm bitte ein Jahr später. Komm aus Kasachstan, wenn dein Benzin vor Ort reicht. Bis du angekommen bist, ich bin schon wie Borat reich. Willkommen in Deutschland, zwischen Bier und Bratwurst. Genies kauf Vodka von dem Geld für den Sprachkurs. Das glaub ich, da dabei ist ein Aschelboom. Glaubst du, dein Deutsch ist perfekt? Ja, ich denk ihn schon. Mein Akzent, das bin ich, das ist Genex. Das ist deutsch-russisch, das ist unser Business. Mein Akzent, er gehört zu mir. Deutsche Sprache, schwere Sprache, ich kann nichts dafür. Mein Akzent, das bin ich, das ist Genex. Das ist deutsch-russisch, das ist unser Business. Mein Akzent, er gehört zu mir. Deutsche Sprache, schwere Sprache, ich kann nichts dafür. Ich bin jetzt angetrunken und komme in der Nacht. Bin der beste Rapper in deiner und in meiner Stadt. Ein perverser Ausländer, habe einen Akzent. Und schieße deine Frau in den Mund wie bei 50 Cent. Wenn ihr Krieg, sexy Mensch steht im Lexikon. Und die Frauen sagen, meine Stimme hat einen sexy Ton. Kommen dann eine Helipe und laden sich mein Klingelton. Treffen sich mit mir und wollen niemals mehr als Singleton. Ich hatte eine Lehrerin, 30 Jahre alt. Deswegen habe ich in Deutsch immer ein Eid gehabt. Ich kann perfekt Deutsch und werde Bundeskanzler. Wenn du mich nicht willst, schneide dir deinen Hundeschwanz ab. Mein Akzent, das bin ich, das ist Genex. Das ist deutsch-russisch, das ist unser Business. Mein Akzent, er gehört zu mir. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Mein Akzent, das bin ich, das ist Genex. Das ist deutsch-russisch, das ist unser Business. Mein Akzent, er gehört zu mir. Deutsche Sprache, schwere Sprache, ich kann nichts dafür. Nissom, identifizieren ist das Wort. Identifizieren. Nee, mit D, damit jetzt auf. Identifizieren. Identifizieren. Identifizieren. Identifizieren.